ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Hass, Hass, Hass, so wichtig wie Liebe. Hass, Hass, Hass, heißt alles zu geben.